Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Hedrum Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Albert Einstein, Triumph des Denkens von Berit Hempel. Er ist ein Depp. So glaubt das Kindermädchen. Und die Großmutter ruft entsetzt, als sie Albert Einstein das erste Mal als Baby sieht. Oh, viel zu dick. Viel zu dick. Sein Kopf ist so groß. Sorgt sich die Mutter bei seiner Geburt in Ulm am 14. März 1879. Als er auf die Welt kam, glaubte die Mutter, durch den Anblick des außergewöhnlich großen, eckigen Hinterkopfs erschrocken, vorerst an eine Missgeburt, notiert die Schwester Maya rückblickend. Und im Laufe der nächsten Jahre nehmen die Sorgen um das Kind eher zu als ab. Er spricht nicht. Wie kann das sein, Herr Doktor? Das Sorgenkind Albert Einstein selbst erinnert sich als Erwachsener an die Verzweiflung seiner Eltern. Ja, es ist wahr, dass meine Eltern besorgt waren, weil ich verhältnismäßig spät zu sprechen begann, so dass sie deshalb den Arzt konsultierten. Wie alt ich damals war, kann ich nicht sagen. Sicher nicht unter 3. Als Vorschulkind, die Familie wohnt inzwischen in München, kann Albert Einstein nicht richtig sprechen. Der Grund dafür mag in seinem großen Ehrgeiz liegen, denn der kleine Junge will nur ganze Sätze sprechen. Wenn er sich mitteilen möchte, spricht er die Sätze zuerst still vor sich hin und bewegt dabei auffällig die Lippen. Erst danach spricht er die Sätze laut aus. Ich möchte auch einen Apfel. Jetzt sind alle schon aufgegessen. Da musst du eher etwas sagen. Wegen seiner Angewohnheit, die Sätze erst vor sich hin zu murmeln, glauben manche Menschen, er würde alles doppelt sagen und finden das sehr merkwürdig. Warum redet der Junge nur so komisch? Aber nicht nur das Sprechen bereitet seinen Eltern Sorgen. Einstein Junior neigt auch zum Jähzorn. Mit einem Stuhl wirft er nach seiner Hauslehrerin, die danach nie wiederkommt. Und seine kleine Schwester Maya muss aufpassen, dass ihr keine Kegelkugeln oder Gartengeräte um den Kopf fliegen. Aua, du tust mir weh. Albert, jetzt reicht es aber. Jetzt ist genug. Wäre Albert Einstein heute in unserer Zeit geboren, hätte ein Arzt ihn sicher zum Ergotherapeuten und zum Logopäden geschickt. Doch Ende des 19. Jahrhunderts müssen Albert Einstein und seine Familie die Probleme alleine lösen. Der Junge ist bereits 7 Jahre alt, als er endlich richtig spricht und auch seinen unbändigen Zorn besser im Griff hat. Als Kind mag Albert Einstein in manchen Dingen ein Spätzünder gewesen sein. Geschadet hat ihm das nicht. Wenn ich mich frage, woher es kommt, dass gerade ich die Relativitätstheorie gefunden habe, so scheint es mir an folgendem Umstand zu liegen. Der Erwachsene denkt nicht über die Raum-Zeit-Probleme nach. Alles, was darüber nachzudenken ist, hat er seiner Meinung nach bereits in seiner frühen Kindheit getan. Ich dagegen, ich habe mich so langsam entwickelt, dass ich erst anfing, mich über Raum und Zeit zu wundern, als ich bereits erwachsen war. Naturgemäß bin ich dann tiefer in die Problematik eingedrungen als ein gewöhnliches Kind. Was niemand in der Familie ahnt, der Spätzünder Albert Einstein wird der größte Physiker des 20. Jahrhunderts werden. Er wird als das Genie schlechthin gelten. Seine Theorien werden die Wissenschaften revolutionieren. Insbesondere die Formel E gleich M mal C Quadrat. Er wird die Grundlage für die Atomenergie schaffen. Seine Ideen werden dafür sorgen, dass die Menschen fernsehen können, CDs hören und mithilfe der Sonnenenergie Strom gewinnen können. Und auch sein politisches Engagement wird Spuren hinterlassen. Seine grundsätzliche Ablehnung von Gewalt und Krieg, seine Vision vom Weltfrieden, wird Generationen von Menschen beeinflussen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, manchmal ein einsamer Weg. Unter den Nachbarskindern hat der junge Albert Einstein nicht viele Freunde. Die Kinder tollen gerne draußen herum, spielen Fangen oder raufen sich. Nichts davon tut Albert Einstein gern. Weswegen ihn die anderen hänseln. Der kleine Einstein puzzelt gerne. Wo kommt denn das Teil hin? Ah, da kommt das hin. Er spielt Geige. Er baut aus Holzklötzen gewagte Konstruktionen. Naja, nicht wackeln, sonst kracht alles ein. Und er baut Kartenhäuser, die 14 Stockwerke hoch sind. Naja! Eines Tages nimmt ihn sein Vater zur Seite. Schau mal, Albertle, was ich hier für dich habe. Was ist das? Ein Kompass. Sieh hier, der Zeiger. Der zeigt immer nach Norden. Warum tut er das? Tja, warum tut er das? Solche und andere Fragen werden Albert Einstein sein Leben lang verfolgen. Die Frage nach dem Warum. Noch Jahrzehnte später, als Erwachsener, hat Albert Einstein das Erlebnis mit dem Kompass nicht vergessen. Ich erinnere mich noch jetzt, oder glaube mich zu erinnern, dass dieses Erlebnis tiefen und bleibenden Eindruck auf mich gemacht hat. Da musste etwas hinter den Dingen sein, das tief verborgen war. Vielleicht liegt genau hier der Grundstein für Einsteins Forscherdrang, für den Wunsch, die Welt zu verstehen und die Dinge zu begreifen. Die Welt der Physik, die Welt der Naturerscheinungen, das ist ihm schon als Kind vertraut, denn der Vater besitzt zusammen mit dem Onkel Jakob eine kleine Fabrik, in der sie Dynamos, Lampen und andere elektrische Geräte herstellen. Onkel Jakob diskutiert gerne mit Albert. Albert? Kennst du eigentlich Pythagoras? Was? Pythagoras. Das war ein Philosoph, der 500 Jahre vor Christus in Griechenland und Süditalien lebte. Von ihm stammt der Satz a² plus b² gleich c². Albert, was bedeutet das? Selbst beim Mittagessen drehen sich die Gespräche um die Wissenschaft. Albertle, komm zu Tisch. Das Essen ist fertig. Ja, Mama, ich komm gleich. Ist Max schon da? Jeden Donnerstag kommt der Medizinstudent Max Talmud zum Mittagessen und bringt Bücher mit. Hier, Albert, das solltest du mal lesen. Von dem Forscher Alexander von Humboldt. Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Oder hier, die 20 Bände naturwissenschaftliche Volksbücher. Und das hier, das Lehrbuch der ebenen Geometrie. Und Einstein liest. Entwurf einer physischen Mit Begeisterung stürzt er sich auf die Bücher, arbeitet sie Seite für Seite durch oder löst Mathematikaufgaben, die er beim nächsten Mittagessen eifrig dem Medizinstudenten vorlegt. Max, schau mal, was ich gerechnet habe. Albert, du bist ein Genie. Ich kann dir nicht mehr folgen, du bist schlauer als ich. Albert vertieft sich regelrecht in Bücher. Albertle? Was um ihn herum geschieht, nimmt er nicht Albert. Wahr. Er hört nichts. Albert! Und sieht nichts, außer seinen Buchstaben und Zahlen. Oft blickt er versunken vor sich hin und denkt nach. Die Eltern erkennen, dass Albert anders ist als gleichaltrige Jungen. Sie akzeptieren das und lassen ihn in Ruhe. Er liest und denkt. Lass ihn machen. Alberts Schwester Maya wundert sich über die Zurückgezogenheit ihres Bruders. Selbst in größerer Gesellschaft, wenn es ziemlich laut herging, konnte sich mein Bruder auf das Sofa zurückziehen, Papier und Feder zur Hand nehmen, das Tintenfass in bedenklicher Weise an die Lehne stellen und sich in ein Problem so sehr hinein vertiefen, dass ihn das vielstimmige Gespräch eher anregte als störte. Albert ist sehr wissbegierig und bekommt in der Schule in vielen Fächern sehr gute Noten. Liebe Fanny, gestern bekam dein Neffe Albert seine Noten. Er wurde wieder der Erste. Er bekam ein glänzendes Zeugnis. Nur im Sport, da ist er schlecht. Albert Einstein, los, am Seil hochklettern. Herr Lehrer, mir wird schwindelig und müde bin ich auch. Keine Müdigkeit vortäuschen. Los! Auch auf dem Schulhof mag er, im Gegensatz zu seinen Klassenkameraden, bei Wettkämpfen nicht mitmachen. Und er will auch nicht wie die meisten seiner Mitschüler Soldat spielen und über den Platz marschieren. Obwohl Albert neugierig ist, gerne nachdenkt und lernen möchte, macht ihm die Schule keinen Spaß. Schule? Das bedeutet zu Alberts Zeiten Zucht und Ordnung. Die Kinder müssen Uniformen tragen und Paraden abhalten. Die Lehrer sind streng, geben knappe Anweisungen und schlagen sogar ihre Schüler. Albert wechselt von der Grundschule auf das Gymnasium. 8 Stunden Latein hat er hier in der Woche. Später kommen noch 6 Stunden Griechisch dazu. Nicht die passenden Fächer für Albert. Meine Hauptschwäche war ein schlechtes Gedächtnis. Besonders ein schlechtes Gedächtnis für Worte und Texte. Der Schüler Einstein verachtet die Methoden der Lehrer, die Druck machen und Angst erzeugen. Die Lehrer in der Grundschule kamen mir wie Feldwebel vor und die Lehrer am Gymnasium wie Leutnants. Albert hält nichts von ihrem Drill und muss doch irgendwie durch die nächsten Jahre kommen. Ich ließ also lieber jede Sorte von Bestrafung über mich ergehen, als dass ich etwas auswendig herplappern lernte. Albert fällt auf zwischen seinen Klassenkameraden. Er unterscheidet sich von den Jungen, die weniger Probleme haben mit Menschen, die ihnen vorschreiben, was sie tun und denken sollen, denen überholte Regeln und starre Kleiderordnungen nichts ausmachen. Hier, Herr Kollege. Schauen Sie mal, das neue Klassenfoto. Prächtig, prächtig. Alle Jungs stehen wie die Orgelpfeifen schön ordentlich hinter und nebeneinander aufgereiht. Die schwarzen Schuhe geputzt, die Jacke sorgsam geknöpft, die Hände stramm an die Hosennaht gelegt. Den Blick geradeaus, ohne ein Lächeln. Oh, was ist das? Einer hat vergessen, einen Knopf an der Jacke zu schließen. Spielt mit seinen Fingern und lächelt in die Kamera? Wer ist das? Wer? Ach, das? Ja, das ist Albert Einstein. In den Fächern Physik und Mathematik ist Albert seinen Lehrern weit voraus. Sitzt gelangweilt herum, schaut aus dem Fenster und starrt Löcher in die Luft. Also Ihre bloße Anwesenheit verdirbt mir den Respekt in der Klasse. Verlassen Sie diese Schule, bitte. Einstein will nur zu gerne gehen, aber er lässt sich nicht einfach ohne Abitur von der Schule jagen, sondern geht seinen Abgang planvoll an. Zuerst lässt er sich von seinem Mathematiklehrer bescheinigen, dass er auf dem Stand eines Abiturienten ist. Dann geht er zum Arzt und erzählt, wie schlecht es ihm gehe, dass er immer zu müde sei, kaum schlafe und keinen Appetit habe. Ich schreibe Sie krank. So sind Sie schulunfähig. Sie müssen den Schulbesuch unterbrechen. Ich schreibe Ihnen ein Attest. Neurasthenische Erschöpfung. Mit dem Attest und der Bescheinigung seines Lehrers, dass er ein vorzüglicher Mathematikschüler sei, betritt Albert seine Schule, legt die Papiere auf den Tisch und beantragt seine Entlassung. Was? Entlassungsgesuch? Die Schule gewährt es ihm nur zu gern. Albert Einstein ist 15 Jahre alt. Ein hübscher Kerl mit schwarzen Locken, vollen geschwungenen Lippen, großen dunklen Augen und ohne Schulabschluss. Seine Eltern wissen von all dem nichts. Denn sie wohnen schon seit geraumer Zeit in Italien, in einem kleinen Ort bei Mailand. Den Sohn Albert hatten sie in der Obhut eines Onkels in München zurückgelassen. Und so staunen sie nicht schlecht, als Albert mit Geige und ohne Abitur bei ihnen vor der Tür steht. Junge, Junge, was machen wir nur mit dir? Schicke ihn in die Schweiz, auf das Polytechnikum. Da wird er auch ohne Abitur angenommen. Albert ist erleichtert, so glimpflich davongekommen zu sein. Glück gehabt. Und verspricht, viel für die Aufnahmeprüfung zu lernen. Ja, ja, ich gebe mir Mühe. Aber kann ich euch bei der Arbeit helfen? Nebenbei hilft er seinem Vater und seinem Onkel, die jetzt ein Elektrizitätswerk bauen. Wissen Sie, das ist schon fabelhaft mit meinem Neffen. Wo ich und mein Hilfsingenieur uns tagelang den Kopf zerbrochen haben, da hat der junge Kerl in einer knappen Viertelstunde die ganze Geschichte herausgehabt. Aus dem wird noch mal was. Alles scheint gut zu laufen für den jungen Mann. Er arbeitet sich durch das dreibändige Lehrbuch der Physik von Jules Viol und schreibt nebenbei noch einen mehrseitigen Bericht über die Untersuchung des Ätherzustands im magnetischen Feld. Albert ist 16 Jahre alt und zufrieden mit sich und seinem Leben, auch ohne Schulabschluss. Denn er hofft ja bald in Zürich weiterlernen zu können. Doch dann geschieht etwas, womit niemand gerechnet hat. Albert Einstein fällt durch die Aufnahmeprüfung. Die Schule in Zürich nimmt ihn nicht. An Physik lag es nicht. An Mathematik auch nicht. Die Sprachen sind es wieder einmal. Und Botanik. Ich muss leider zugeben, das Urteil ist gerecht. In Mathe und Physik bin ich gut. Aber die anderen Fächer... Ich kann mir die Wörter und Begriffe einfach nicht merken. Na, macht nichts. Nächster Versuch. Viele Menschen haben ja so einen Plan oder so ein Ziel. Kann so ein 5-Jahres-Plan sein, dass sie sich vorgenommen haben, in 5 Jahren möchte ich das und das geschafft haben. Oder Ende des Jahres möchte ich das geschafft haben. Erklärt Ralf Kaspers. In seiner Fernsehsendung Wissen macht A erklärt der Moderator Kindern, warum Cracker immer Löcher haben, wo die Flusen im Bauchnabel herkommen und warum sich Uhrzeiger von links nach rechts drehen. Und dann gibt es Menschen, die haben keinen Plan und auch kein Ziel. Und da meint man zuerst, das ist aber eigentlich schlecht, wenn man kein Ziel hat und keinen Plan. Interessanterweise ist es so, dass die Menschen, die relativ planlos durch die Gegend laufen, viel offener sind für alle Möglichkeiten, die sich links und rechts von diesem Weg ergeben. Die Leute, die ein ganz klares Ziel vor Augen haben, die sehen oft gar nicht, dass sich links und rechts dieses Weges noch viel bessere Möglichkeiten auftun, sodass am Ende die Leute, die planlos sind, entweder viel schneller am Ziel sind oder ein viel besseres Ziel erreicht haben als die, die ein ganz klares Ziel immer vor Augen hatten und dadurch relativ stur und starrsinnig geworden sind. Und genauso ist es eben auch, wenn man ohne irgendwelche Scheuklappen anfängt zu denken und links und rechts guckt und oben und unten und vielleicht mal eine verrückte Perspektive einnimmt, um mal einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen als den, den man normalerweise hat. Genau wie Einstein ist Ralf Kaspers neugierig. Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Ich glaube, die Neugier ist der Antrieb überhaupt. Neugier und Faulheit. Weil ich denke mal, dass Leute, die relativ faul sind oder die versuchen, ein Problem zu umgehen, gucken, wie kann man das Problem am leichtesten lösen. Und dabei kommen oft ganz erstaunliche Ergebnisse bei raus. So geht es mir zumindest. Ich bin auch relativ faul. Und ich gucke immer, wie schaffe ich das, was ich schaffen muss, mit am wenigsten Aufwand. Und dadurch arbeite ich unglaublich effektiv. Ralf Kaspers glaubt, dass es überall etwas zu entdecken gibt, dass es überall den A-Effekt gibt. Zum Beispiel bei der Frage, warum Knöpfe rund sind, warum ein Staubsaugerschlauch geriffelt ist oder warum man beim Nachdenken oft in die Luft guckt. Albert Einstein ist für ihn ein genialer Vordenker. Ich glaube, Einstein war seiner Welt einfach um Jahre voraus mit seinem Denken. Die Formel, die er zum Beispiel aufgestellt hat, E=mc², keiner konnte was damit anfangen, so richtig oder vielleicht nur eine Handvoll an Leuten. Und erst viele, viele Jahre später, also in unserer Zeit, wo es wirklich drauf ankommt, kleinste Zeitunterschiede zu erfassen, wird die Bedeutung dieser Formel eigentlich erstmal offensichtlich. Wie weit Einstein da in seinem Denken voraus war, das ist schon erstaunlich. Und was für Grundlagen er da geschaffen hat, dafür, dass wir heute so leben können, wie wir es tun. Das ist schon toll. Doch zunächst will Albert Einstein Abitur machen. Sein nächster Versuch führt den Jungen ohne Schulabschluss wieder in die Schweiz. Diesmal in die Kantonsschule in Aarau, einem kleinen Ort in der Nähe von Zürich. Und Albert Einstein hat Glück. Die Schule nimmt ihn auf. Und die ist so anders als seine vorherigen. Aufnahmebericht. Der Schüler Albert Einstein weist große Lücken in Französisch auf. In Chemie muss er nacharbeiten. Vom Turnen und Singen wird der Schüler befreit. Ebenso als Ausländer vom Militärunterricht. Kein Exerzieren, kein Sport und kein Gesang. Wunderbar. Dafür ein Labor mit einem Dynamo. Hinten in der Ecke steht ein Wechselstrommotor. Elektrische Messinstrumente liegen auf den Tischen. Daneben Batterien und Schalttafeln. Einfach herrlich. zum ersten Mal fühlt Albert Einstein sich in einer Schule wohl, wie er sich auch später noch erinnert. Die Schule hat durch ihren liberalen Geist und durch den schlichten Ernst der auf keinerlei äußerliche Autorität sich stützenden Lehrer einen unvergesslichen Eindruck in mir hinterlassen. Durch den Vergleich mit 6 Jahren Schulung an einem deutschen, autoritär geführten Gymnasium wurde mir eindringlich bewusst, wie sehr die Erziehung zum freien Handeln und Selbstverantwortlichkeit jener Erziehung überlegen ist, die sich auf den Drill äußerer Autorität und Ehrgeiz stützt. Echte Demokratie ist kein leerer Wahn. Während dieser Schulzeit stellt Einstein weiterhin wichtige Fragen. Was würde passieren, wenn ich hinter einem Lichtstrahl herrenne und ihn schließlich einhole? Wie würden sich physikalische Vorgänge in einem freifallenden Aufzug verhalten? Antworten hat der junge Schüler keine. Noch nicht. Aber es ist schon auffällig, wie sehr sich Albert Einstein in seiner Kindheit und Jugend für Naturwissenschaften interessiert. Andere Jungen hatten und haben in seinem Alter ganz andere Dinge im Kopf. Ich hatte viele, viele Ideen im Kopf, die nicht unbedingt zu den Ideen gehörten, die Erwachsene gerne sehen. Also ich habe viel, viel Scheiß gemacht. Aber habe dadurch meine Welt auf sehr interessante Art und Weise kennengelernt. Ich war nicht besonders interessiert an Wissenschaft oder Physik. Ich fand es immer toll, wenn es irgendwie geknallt hat und wenn es irgendwie interessant war, dann fand ich das schon toll. Aber viele Lehrer haben es geschafft, interessante Sachen doch so langweilig zu machen, dass ich einfach abgeschaltet habe. Trotz der Langeweile in manchen Fächern ist Ralf Kaspers manches in Erinnerung geblieben. Zum Beispiel die erste Begegnung mit Albert Einstein. Ich denke, dass im Physikbuch ein Foto von Einstein war. Und es war ein Schwarz-Weiß-Foto. Und er hatte auf mich natürlich Mordseindruck gemacht mit den wilden weißen Haaren. Irgendwie sah das gar nicht so aus wie die Physikleute, die ich so an der Schule kannte. 1896 endet die Schulzeit. Albert Einstein ist 17 Jahre alt, hat das beste Abiturzeugnis seines Jahrgangs erhalten und ist staatenlos. Das bedeutet, dass er nicht mehr die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Er hat sie abgelegt und das hatte seinen Grund. Denn Albert Einstein hasst den Militärdienst, den Drill, die Gleichförmigkeit und die gebrüllten Befehle. Er möchte nicht Soldat werden. Und das schafft er nur, wenn er kein Deutscher ist. Dann kann er auch nicht deutscher Soldat werden. Die Staatsangehörigkeit abzugeben, ist eine sehr ungewöhnliche Entscheidung für einen jungen Mann in dieser Zeit. Aber der Vater unterstützt seinen Sohn und stellt den notwendigen Antrag. Albert Einstein möchte lieber Schweizer werden, doch es wird noch 5 Jahre dauern, bis er die Schweizer Staatsbürgerschaft erhält. In diesen 5 Jahren studiert er in Zürich. Als einer der Jüngsten mit nur 17,5 Jahren beginnt er mit dem Studium des mathematisch-physikalischen Fachlehrers. Mit 10 Kommilitonen fängt er an. Einer davon ist eine Frau. Guten Tag, mein Name ist Einstein. Albert Einstein. Und ich heiße Mileva Maric. Mileva ist eine hübsche Frau mit langen braunen Haaren und dunklen Augen. Und sie ist klug, sehr klug. In ihrer Heimat in Österreich-Ungarn dürfen nur Jungen ein Gymnasium besuchen. Mileva bekommt eine Sondergenehmigung. Mit einem exzellenten Zeugnis verlässt sie die Schule und studiert Physik an der gleichen Schweizer Hochschule wie Einstein. Denn nur in der Schweiz und in keinem anderen deutschsprachigen Land können Frauen zu der Zeit studieren. Mileva und Einstein verbringen viel Zeit miteinander. Diskutieren, lachen und verlieben sich. Doch dann passiert etwas, was nicht hätte passieren dürfen. Albert, ich bin schwanger. Unverheiratet und schwanger. Vor mehr als 100 Jahren ist das ein großer, unglaublicher Skandal und gilt als Schande für das Paar. Kollegen, Freunde und Nachbarn dürfen auf keinen Fall davon erfahren. Die meisten von ihnen würden sich wahrscheinlich von den beiden abwenden. Mileva reist zu ihren Eltern nach Serbien, und bringt dort ein Mädchen zur Welt. Sie und Albert nennen das Kind Lisal. Und damit verliert sich auch schon die Spur des kleinen Mädchens. Mileva kehrt ohne das Baby zu Albert Einstein zurück. Beide erzählen niemandem von dem Kind. Erst Jahrzehnte später, nach dem Tod von Mileva und Einstein, tauchen alte Briefe auf, in denen Lisal erwähnt wird. Mileva und Albert haben Zeit ihres Lebens geschwiegen. Was mit Lisal geschah, ob sie als Baby an Scharlach starb oder zur Adoption freigegeben wurde, weiß heute niemand genau. Mileva und Einstein heiraten ein Jahr später. Mileva hat ihren Studienabschluss nicht geschafft. Sie ist durchgefallen. Vermutlich fehlte ihr wegen ihrer Schwangerschaft und der Reise nach Serbien die Zeit zum Lernen. Albert Einstein aber hat bestanden und nach einigen Jobs als Privatlehrer erhält er endlich eine feste Stelle. Er wird Beamter beim Patentamt in Bern. Meine neue Tätigkeit im Amt gefällt mir sehr, da sie ungemein abwechslungsreich ist und viel zu denken gibt. Noch besser kommt mir die hübsche Bezahlung zustatten. Mit Schlips, karierter Weste, Jackett und passender Hose sitzt er im obersten Stockwerk der Post- und Telegraphendirektion hinter einem Schreibtisch. Er empfängt Besucher, die ihre Erfindung als ihr geistiges Eigentum eintragen lassen wollen, damit ihre Idee nicht gestohlen und von anderen unrechtmäßig benutzt wird. Guten Tag. Ich habe etwas erfunden und möchte ein Patent drauf anmelden. Funktioniert Ihre Erfindung auch? Das muss ich erst prüfen, bevor wir dokumentieren, dass diese Erfindung Ihnen gehört. Ja, gut. Einstein prüft nicht nur die Erfindungen anderer, er erfindet auch selber. Ich möchte gerne Patente anmelden auf diesen Apparat, der geringste elektronische Spannung messen kann, und auf dieses Hörgerät. 8 Stunden arbeitet Einstein im Amt. Am Abend trifft er sich mit Freunden, diskutiert mit ihnen über Physik und setzt sich zu Hause an seinen Schreibtisch und denkt. 1905 gilt als das Wunderjahr. In dem Jahr kommen ihm besonders viele kluge Gedanken. Er schreibt seine Doktorarbeit, darf sich fortan Dr. Einstein nennen. Und er entwickelt gleich mehrere Theorien, die die Physik verändern werden. Es gäbe früher keine Fernseher gegeben. Also jetzt, heutzutage, gibt es ja kaum noch Röhrenfernseher, aber die Röhrenfernseher, die wären ohne Einsteins Erkenntnisse gar nicht möglich gewesen, durch den Elektronenstrahl, der diese Phosphorbeschichtung angeregt hat. Der muss ja umgelenkt werden, damit er diese ganze Mattscheibe auch abtasten kann. Und das Umlenken, das funktioniert nur, weil Einstein so hervorragend vorgearbeitet hat. Einstein entwickelt sogenannte Gedankenexperimente. Allein durch seine Gedanken verändert er die Welt. Praktische Experimente liegen ihm nicht. Experimente mit 1000 Gerätschaften, in einem Labor mit vielen Versuchen und am Ende eventuell einem großen Knall. Ich getraue mir nämlich kaum, einen Apparat in die Hände zu nehmen. Aus Angst, er könnte explodieren. Es ist Nacht in der Schweiz. Mit seiner Frau Mileva starrt Albert Einstein in den Himmel. Der Mond ist verschwunden. Es ist dunkel und nur die Sterne funkeln am Firmament. Mileva, siehst du die Lichter da oben? Ja. Merkwürdig. Denn obwohl wir das Sternenlicht sehen, kann es sein, dass der Stern selber schon nicht mehr existiert. Ja, wirklich. Eine traurige Vorstellung. Wir sehen etwas, was vielleicht gar nicht mehr da ist. Der Stern kann längst verloschen sein, sein Licht ist aber noch unterwegs zu uns. Der Lichtstrahl eines Sterns, der eine lange, lange Zeit gebraucht hat, bis er bei uns auftrifft. Nämlich 300.000 Kilometer in einer Sekunde. 300.000 Kilometer in der Sekunde. Kaum vorzustellen, wie schnell das ist. Ja. Ja, unglaublich, nicht wahr? Stell dir vor, du sagst das Wort Reispudding. Und während du das Wort aussprichst, umrundest du 5-mal die Erde. So schnell ist das Licht. Reispudding. Reispudding. Also, wenn ich jetzt mich umschaue und ich sehe zum Beispiel ein Blatt Papier, dann, ich habe das Gefühl, dass ich das in dem Moment sehe oder ich sehe das Glas Wasser, was neben mir steht. Aber eigentlich ist das, was ich sehe, schon ein Bruchteil in der Vergangenheit, bevor ich es überhaupt bemerkt habe, dass es da steht. Bei den Sternen ist es noch viel extremer, weil die viel weiter weg sind. Das heißt, das Licht, was in unser Auge trifft, muss ja auch eine bestimmte Strecke zurücklegen. Sprich, das Licht der Sonne braucht ungefähr 8 Minuten, bis es bei uns auf der Erde ist. Das heißt, wenn jetzt im Moment die Sonne ausgehen würde, würden wir das erst 8 Minuten später merken, weil das Licht so lange braucht. Bei den Sternen, die ja im Grunde Sonnen sind, die noch viel, viel weiter weg sind als unsere Sonne, braucht das Licht ein paar Millionen Jahre oder noch länger. Und das Tolle ist, dadurch ist es Forschern auch möglich, in die Vergangenheit des Universums zu schauen. Je leistungsfähiger Teleskope werden, desto weiter in die Vergangenheit kann man eigentlich gucken, weil die Teleskope elektromagnetische Wellen einfangen können, die vor vielen, vielen Milliarden Jahren losgewandert sind, ganz weit weg. Das Verrückte mit dem Licht ist aber auch, dass wir nie schneller werden können als ein Lichtstrahl. Kann ich ihn nicht überholen? Also 6-mal um die Erde fliegen, während ich Reispudding sage? Nein, denn je schneller du wirst, umso schwerer wirst du. Jedes Ding ist Masse und besitzt Energie. Und wenn du einen Gegenstand bewegst, nimmt seine Energie zu. Und mehr Energie bedeutet auch mehr Gewicht, mehr Masse. Und dieses Gewicht bremst dich dann wieder ab. Stell dir vor, Mileva, du sitzt in einer Raumkapsel. Mhm. Ja? Und bewegst dich neben einem Lichtstrahl. Du wirst immer schwerer. Und noch etwas Besonderes geschieht. Dabei vergeht die Zeit immer langsamer. Die Zeiger auf deiner Uhr ticken langsamer, dein Herz schlägt langsamer. Weil du dich aber in der Raumkapsel befindest, fällt es dir gar nicht auf, dass alles langsamer wird. Das sieht nur der Betrachter außerhalb der Kapsel, für den die Zeit gleich geblieben ist. Für mich sind, sagen wir mal, 3 Stunden vergangen und für dich nur 2,5 Stunden, übertrieben ausgedrückt. Für dich im Weltall ist also viel weniger Zeit vergangen als für mich auf der Erde. Also hast du bei dir deine Zeit und deinen Raum und ich bei mir in der Kapsel meine eigene Zeit und meinen eigenen Raum. Genau. Alles ist relativ. E gleich mc ins Quadrat. Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Dass die Zeit tatsächlich unterschiedlich schnell läuft, da gibt es verschiedene Experimente, die das total schön gezeigt haben. In einem Experiment wurden Atomuhren, die ja extrem genau gehen, synchronisiert. Das heißt, die liefen genau gleich. Und die eine, diese Atomuhren, wurde ganz tief in einen Berg gepackt. Und die andere wurde mit einem Flugzeug so weit hoch getragen, wie es nur möglich war. Und danach, nachdem die so ein bisschen laufen konnten, in entweder großer Höhe oder tief im Berg, wurden die Uhren wieder zusammengebracht. Und dann stellte man fest, tatsächlich, die Uhr im Bergwerk, die ging ein bisschen nach im Vergleich zu der Uhr, die oben in der Luft war. Und das lag daran, dass viele Kilometer in der Höhe die Schwerkraft nicht so stark ist wie zum Beispiel ganz tief in der Erde. Ach Albert, wenn die Zeit bei mir in der Raumkapsel langsamer vergeht, könnte ich dann nicht auch immer jünger werden? Steige als Erwachsene in die Raumkapsel hinein und komme als Jugendliche heraus? Nein, leider nicht. Denn wenn du die Lichtgeschwindigkeit erreicht hast, kommt alles zum Stillstand. Du wirst nicht jünger, nur langsamer alt. Das war früher so die Theorie, dass wenn man einen Zwilling auf der Erde hat und der zweite Zwilling würde zum Beispiel mit einem Raumschiff kurz vor Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein und dann wieder zurückkommen, dann hätte sich der Zwilling, der in einem Raumschiff unterwegs war, kaum verändert. Der auf der Erde wäre aber sehr viel älter geworden, weil für ihn auf der Erde die Zeit einfach sehr viel schneller vergangen wäre, relativ gesehen zu dem Zwilling in dem Raumschiff. Das ist so dieses Zwillingsparadoxon. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, ob das praktisch umsetzbar ist. Und wenn ich ganz schnell Auto fahre, im Zug sitze oder als Pilot im Flugzeug nach Amerika fliege, merke ich da, wie die Zeit langsamer vergeht? Theoretisch ja. Aber Auto, Zug und Flugzeug sind noch viel zu langsam, als dass wir das spüren. Sogar wenn du als Pilot 400 Mal zwischen New York und Frankfurt hin und her fliegst. Ich sage nur Reispudding. Reispudding. Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Albert Einstein denkt viel über solche Dinge nach, über die allgemeine Relativitätstheorie und macht sich auch seine Gedanken über den lieben Gott. Das Licht überträgt Masse. Die Überlegung ist lustig und bestechend. Aber ob der Herrgott nicht darüber lacht und mich an der Nase herumgeführt hat, das kann ich nicht wissen. Also dadurch, dass er festgestellt hat, dass die Zeit nicht konstant läuft, sondern dass sie veränderlich ist, je nach Einwirkung der Schwerkraft beispielsweise, hat natürlich auch Auswirkungen auf sowas ganz Profanes wie ein Navigationsgerät im Auto. Die Satelliten, die um unsere Erde kreisen, die senden Signale an die GPS-Empfänger und daraus wird dann berechnet, wo die Position dieses Empfängers ist. Und wenn man jetzt aber bei diesen Berechnungen nicht bedenken würde, dass es da Zeitdifferenzen gibt, dann würde man innerhalb kürzester Zeit gar nicht mehr die richtige Position errechnen können. Dadurch, dass die Schwerkraft oben im Weltall nicht so stark wirkt wie auf der Erde, gehen die Zeiten in den Satelliten und in den GPS-Empfängern unterschiedlich schnell. Und das bedeutet, da muss man das mit einberechnen, dass die Uhren auf dem GPS-Satellit eben anders gehen als die auf der Erde. Die Zeit auf der Erde geht ihren gewohnten Gang. Und im Privatleben von Albert Einstein hat sich mittlerweile einiges verändert. Er ist Vater eines Sohnes geworden, Hans. Ein guter Vater ist er ihm in den Kinderjahren eher nicht. Und Hans notiert später als erwachsener Mann, er wollte geliebt werden, aber fast im selben Moment, da man die Berührung fühlte, stieß er einen zurück. Er ließ sich nicht gehen. Er drehte seine Gefühle ab wie einen Wasserhahn. Einstein verbringt viel mehr Zeit mit seiner Forschung, seinen Gedankenexperimenten als mit seiner Familie. Er beschreibt in seiner Erklärung des photoelektrischen Effekts, dass Licht kleinste Teilchen aus Metall herausschlägt, sogenannte Elektronen. Für diese Schrift wird er Jahre später den Nobelpreis für Physik bekommen. Und diese Theorie wird als Grundlage für die Solarenergie dienen. Einstein denkt immer weiter. Er stellt die Theorie auf, dass das Licht im All gekrümmt ist, an einem Bogen an anderen Sternen vorbeizieht, wie ein gekrümmter Ast. Und der Mensch selber bewegt sich wie ein blinder Wurm auf dem Ast und bemerkt seine Krümmung nicht, bis Albert Einstein auftaucht und den Menschen die Augen öffnet. Ich glaube, nur gewagtes Spekulieren kann uns weiterbringen, nicht das Ansammeln von Fakten. Die Entdeckungen von Einstein werfen weitere Fragen auf. Wenn die Raumzeit gekrümmt ist, kann sie sich dann so krümmen, dass Ende und Anfang wieder zusammenstoßen, wie die Haut eines runden Apfels? Kann es dann Reisen durch die Zeit geben, zurück in die Vergangenheit, quasi Tunnel in die Vergangenheit, auch Wurmlöcher genannt? Dem schrankenlosen Denken sind Tür und Tor geöffnet. 1907 kommt Einstein eine weitere zündende Idee. Ich saß im Berner Patentamt in einem Sessel, als mir plötzlich der Gedanke kam, Wenn sich ein Mensch im freien Fall befindet, wird er seine eigene Schwere nicht empfinden können. Mir ging ein Licht auf. Dieser einfache Gedanke beeindruckte mich nachhaltig. Die Begeisterung, die ich empfand, trieb mich zur Gravitationstheorie. Mit diesem Gedanken ist der Keim ausgesät, aus dem Einstein später seine allgemeine Relativitätstheorie entwickelt. Ich meine, wir haben in Physik dann über die Relativitätstheorie gesprochen, aber ich glaube, ich hatte damals noch nicht die nötige geistige Reife, um das richtig verstehen zu können. Heute ja, heute habe ich die nötige geistige Reife, um es zumindest einordnen zu können. Bald hat Albert Einstein genug von der Arbeit beim Patentamt. Er möchte forschen und lehren und unterrichtet schließlich an der Universität Zürich theoretische Physik. Auch hier unterscheidet er sich wieder von seinen Kollegen, hebt sich ab durch seine lässige Kleidung und durch seine Art, einen Vortrag vor den Studenten zu halten. Denn er liest seinen Text nicht stur ab, sondern erzählt freiweg und entwickelt den Gedanken vor seinen Zuhörern. Guten Tag, meine verehrten Studenten. Bitte, nehmen Sie Ihre Plätze ein. Als er in seiner etwas abgetragenen Kleidung mit den zu kurzen Hosen und der eisernen Uhrkette den Raum betrat, ja, da waren wir eher skeptisch. Aber schon nach den ersten Sätzen hatte er sich durch die ungewohnte Art, in der er die Vorlesung hielt, unsere spröden Herzen erobert. Ungewöhnlich sind auch manchmal die Orte, an denen er unterrichtet. Lieber Herr Chavan, ich liege im Bett wegen starker Erkältung. Aber Sie können heute Abend doch kommen. Ich werde dann liegend mit Ihnen lesen. Einstein ist ein außergewöhnlicher Mensch, völlig einzigartig und unberechenbar. 1910 soll er einen Vortrag in Prag halten. Als es soweit ist, tritt er vor seine Zuhörer. Was macht er da? Er hat einen Geigenkasten dabei. Und anstatt zu reden, spielt Einstein Geige. Ich denke oft an Musik. Ich erlebe meine Tagträume in Musik. Ich sehe mein Leben in musikalischen Formen. Und ich weiß, dass mir die meiste Lebensfreude aus meiner Geige kommt. Schließlich geht Einstein ganz nach Prag, um an der Universität zu lehren. Dort wird er vereidigt. Zu dieser Vereidigung müssen Sie eine Uniform tragen. Mit 3 Bändern über der Brust, einem Dreispitz auf dem Kopf, einem schwarzen Mantel und natürlich einem Degen an der Seite. Und was tut Albert Einstein? Er, der Uniformen hasst, den Drill und den stillen Gehorsam. Zu einem späteren Empfang im Hotel legt er die Uniform ab und erscheint in einem blauen Arbeitsanzug. Hey, gut, dass Sie endlich da sind. Der Handwerker ist da! Wir haben schon sehnsüchtig auf Sie gewartet. Entschuldigung, aber ich bin Gast hier. Der Empfang findet wegen mir statt. Ich bin Einstein. Oh, Verzeihung, Herr Professor. Schon gut, kein Problem. Kein Problem. Er hatte keinen Respekt vor Institutionen, aber trotzdem alle Menschen respektvoll behandelt. Und das finde ich auch gut, dass man vor Titeln oder vor irgendwelchen Abzeichen keine Angst haben sollte. Die brauchen keinen Respekt. Wichtig ist, dass man andere Menschen respektvoll behandelt. Einstein hält es nicht lange in Prag. Er geht mit seiner Frau, seinem Sohn Hans und dem mittlerweile zweitgeborenen Eduard zurück nach Zürich. Doch das Familienleben ist schwierig. Ich glaube nicht, dass er besonderes Interesse an meinem Bruder oder mir zeigte, als wir Säuglinge waren. Aber nach Aussage meiner Mutter war er ein guter Babysitter. Wenn sie im Haus zu tun hatte, legte mein Vater seine Arbeit zur Seite und passte stundenlang auf uns auf und ließ uns auf seinen Knien reiten. Ich erinnere mich, dass er uns Geschichten erzählte und er spielte oft auf der Geige, um uns ruhig zu halten. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zieht es Einstein nach Berlin, an die Preußische Akademie der Wissenschaften. Es geht ihm gut hier, wenn auch mit Einschränkungen. Nur ein gewisser Drill in Bezug auf Kleidung etc., dem ich mich auf Befehl einiger Onkels unterziehen muss, um nicht dem Auswurf der hiesigen Menschheit zugezählt zu werden, stört etwas die Gemütsruhe. Einstein denkt und forscht. Unterrichten muss er an der Akademie nicht. Er soll lediglich alle 2 Wochen an einer Sitzung teilnehmen. Gute Voraussetzungen für den Wissenschaftler. Im Privatleben allerdings läuft es immer schlechter. Und seine Frau beschwert sich bei einer Freundin. Er arbeitet unermüdlich an seinen Problemen. Man kann ruhig sagen, dass er nur für sie lebt. Seiner Frau gegenüber zeigt Albert Einstein sich nicht gerade von seiner besten Seite. Auch ein Genie hat Schwächen und ist nicht fehlerlos. Mileva und Albert streiten viel. Der geniale Denker und Theoretiker geht so weit, dass er Bedingungen aufstellt, die seine Frau erfüllen muss, wenn sie weiter mit ihm zusammenbleiben will. Mileva, du sorgst dafür, dass meine Kleider und Wäsche ordentlich instand gehalten werden. Ja? Dass ich 3 Mahlzeiten im Zimmer ordnungsgemäß vorgesetzt bekomme. Und insbesondere verzichtest du darauf, dass ich zusammen mit dir ausgehe oder verreise. Du hast mein Schlaf- bzw. Arbeitszimmer sofort und ohne Widerrede zu verlassen, wenn ich darum ersuche. Ich bin einverstanden. Doch dann schlägt Einstein trotzdem die Trennung vor. Er bringt Mileva und seine beiden Söhne zum Bahnhof. Bitte zurücktreten. Der Zug fährt ein. Mit Mileva redet er kaum. Seinen beiden Jungen gibt er noch einen letzten Kuss, bevor sie in den Zug nach Zürich steigen und die Lokomotive fauchend mit ihnen davonfährt. Albert Einstein bleibt in Berlin zurück und fängt auf dem Bahnhofsvorplatz an zu weinen. Die Trauer hält aber nicht lange an, denn Albert Einstein hat sich neu verliebt in seine Cousine Elsa Löwenthal. Die geschiedene Frau und Mutter 2 Töchter kennt den Wissenschaftler noch aus dem Sandkasten. Als Kind hatten sie schon zusammen gespielt. Heute üben wir den Diphthong Ei, die Häufung. Mittlerweile arbeitet Elsa Löwenthal als Schauspielerin und gibt Sprechunterricht. Speiseeis, Weidmannsheil, Reichweite, Einstein, Leistungssteigerung. Die offenherzige und willensstarke Frau ist dem Werben des Physikgenies nicht abgeneigt, auch wenn sie Grund zur Klage hat. Albert Einstein schnarcht unglaublich laut. Man kann neben ihm nicht schlafen. Die Schnarchgeräusche sollten das junge Glück aber nicht trüben. Elsa kümmert sich um Einstein, der wenig Wert auf Äußerlichkeiten legt. Sie sorgt für ordentliche Kleidung. Albertle, dein Hemd ist nicht richtig zugeknöpft. Komm, ich helfe dir. Sie passt auf, dass er ausreichend isst und sich wäscht. Doch auch Elsa darf sein Arbeitszimmer nicht betreten. Während Einstein frisch verliebt ist, tobt um ihn herum das politische Chaos. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Deutschland marschiert in Belgien ein und besetzt das kleine Nachbarland. Für Einstein, der den Krieg und alles Militärische hasst, ein Unding. Wie ist es möglich, dass das deutsche Volk, dessen Musik, dessen Wissenschaft wir so lieben und bewundern, solcher Grausamkeiten und widerrechtlicher Handlungen fähig ist? Freunde und Kollegen des Wissenschaftlers ziehen begeistert in den Kampf. Sie sind wie betrunken von dem Willen, für Deutschland gegen die Bewohner der Nachbarländer zu kämpfen. Einstein selber bleibt strikter Kriegsgegner. Er unterschreibt einen Aufruf für ein gemeinsames, friedvolles Europa. Lange vor der Europäischen Union, zu einer Zeit, in der die Länder Europas sich gegenseitig bekämpfen, glaubt Einstein an eine Einheit Europas und betont, dass die Welt durch die Technik kleiner geworden ist. Was für ein fortschrittlicher Gedanke. Leider erzielt dieser Aufruf kaum eine Wirkung, denn nur noch 3 andere Wissenschaftler unterzeichnen. »1914 ist nicht nur das Jahr eines grausamen Krieges, auch andere Ereignisse geschehen. Zum Beispiel eine lang ersehnte Sonnenfinsternis, die Einsteins Relativitätstheorie beweisen oder widerlegen könnte.« Im Dunkeln der Sonnenfinsternis lässt sich messen, wie sich das Licht krümmt. Dass sich das Licht der sonnennahen Sterne durch die Masse der Sonne biegt. Die Sterne, die wir dann von der Erde aus sehen, befänden sich, Einsteins Theorie nach, an einer ganz anderen Stelle. In Russland soll das Naturereignis besonders gut zu sehen sein. Der Astronom Erwin Freundlich macht sich auf den Weg nach Russland, um die 2 Minuten der totalen Finsternis zu nutzen. Doch die Reise ist schneller zu Ende, als der Astronom dachte. Halt, mitkommen! Der Forscher wird von den Russen verhaftet. Schließlich befindet sich Deutschland im Krieg mit Russland. Das Experiment ist gescheitert. Einsteins Theorie bleibt unbewiesen. 5 Jahre später, Mai 1919. Der Erste Weltkrieg ist seit wenigen Monaten beendet. Eine nächste Sonnenfinsternis steht bevor. Die Finsternis, die schon Jahre zuvor durch Fotos belegen sollte, dass das Licht gekrümmt an der Sonne vorbeizieht. Diese Fotos könnten noch immer die Theorie Einsteins belegen oder widerlegen. Herr Professor, was würden Sie tun, wenn Ihre Theorie nicht bestätigt wird? Fragt eine Studentin Einstein. Der Physiker ist zuversichtlich. Da könnte mir halt der liebe Gott leid tun. Die Theorie stimmt doch. Diesmal ist die Sonnenfinsternis am besten in Brasilien und auf einer Insel vor Westafrika zu sehen. Doch nur wenige Monate nach Kriegsende kann sich keine deutsche Expedition ins Ausland wagen. Zu sehr sind die Menschen noch miteinander verfeindet. Zum Glück sind einige Engländer von Einstein fasziniert und machen sich auf den Weg. Endlich naht der lang ersehnte Moment der Sonnenfinsternis. Die Forscher haben ihre Fotoapparate aufgebaut und warten gespannt. Alle schweigen und blicken konzentriert nach oben. Doch was ist das? Wolken schieben sich am Himmel zusammen. Schnell! Schnell, wir müssen die Fotos machen! Dem Engländer Sir Arthur Stanley Addington gelingt es, einige Fotoplatten zu belichten. Und was zeigen sie? Einstein muss den ganzen Sommer über auf das Ergebnis dieser Beobachtung warten. Nach Monaten endlich erhält der Physiker eine Nachricht. Guten Tag. Ein Telegramm für Albert Einstein? Danke. Mit zitternden Fingern reißt er den Umschlag auf und liest die Worte. Addington fand Sternverschiebung am Sonnenrand. Vorläufige Größe zwischen 9/10 Sekunde und doppelt. Einstein atmet erleichtert auf. Seine Theorie ist bestätigt. Noch ist die Antwort nicht offiziell, doch Freunde gratulieren bereits zum Erfolg. Alle Zweifel sind entschwunden. Endlich ist es nun gefunden. Das Licht, das läuft natürlich krumm, zu Einsteins allergrößtem Ruhm. Danke, danke, liebe Freunde. Herzlich, vielen Dank. Vielen Dank. Wenn Licht an irgendeinem Hindernis vorbei muss, dann krümmt sich seine Bahn. Also Licht ist nicht gerade. Und wenn das Hindernis dann auch zusätzlich noch vielleicht eine richtig große Masse hat und eine Schwerkraft noch ausübt auf das Licht, dann wird es nochmal gebogen. Man kann es auch ganz gut sehen, wenn man zum Beispiel Brillenträger ist und keine Brille anhat und durch einen ganz dünnen Spalt der Finger guckt, dann merkt man auch, dass das Bild wieder schärfer wird. Und das liegt auch an der Lichtbrechung und liegt daran, dass das Licht eben umgeleitet wird, wenn es an Hindernissen vorbei muss. Zeitungen titeln 1919 mit breiten Schlagzeilen: Sterne am Himmel, alle schief. Einsteins Theorie triumphiert. Die Sonne bringt es an den Tag. Sterne nicht dort, wo sie scheinen oder berechnet waren. Aber keiner muss sich fürchten. Die Menschen feiern ihren Superstar Albert Einstein. Obwohl die Zeitschrift bestätigt, dass nur 12 Weise in der Lage seien, diese Theorie zu verstehen. Selbst heute verstehen nicht viele Menschen die Theorien Einsteins. Dafür sind sie viel zu komplex. Woher kommt es, dass mich niemand versteht und jeder mag? Herr Einstein, bitte ein Interview! Herr Einstein, bitte lächeln Sie in die Kamera für ein Foto! Albert Einstein kann sich vor Presseanfragen, Fanpost und Einladungen kaum retten. Albert, hast du dich gekämpft? Der Wissenschaftler hasst den Rummel um seine Person und schreibt ein Gedicht. Mit mir hat man seit der Bekanntwerdung der Lichtkrümmung einen Kultus betrieben, dass ich mir vorkomme wie ein Götzenbild. Die Post bringt mir täglich 100 Sachen und jede Zeitschrift sperrt den Rachen. Was tut der Mensch in solcher Pein? Er schweigt und denkt, lasst mich allein. Albert Einstein entflieht dem Trubel in Deutschland, in dem er verreist und Vorträge hält. In den Niederlanden, in Frankreich, in Amerika und in Palästina. Mit seinen beiden Söhnen macht er Urlaub an der Ostsee. Mit dem älteren, Hans, reist er nach Italien. Es scheint, als würde er sich überall lieber aufhalten als in Deutschland. Schließlich plant Einstein sogar eine Weltreise, die ein halbes Jahr dauern soll. Mit Elsa betritt er ein Schiff, erreicht Indien, Singapur, China und Ceylon. Albert, du trägst zwei unterschiedliche Socken. Sie sehen ungewöhnliche Dinge wie Tempel und ungewöhnliche Menschen, die sich selbst wie Pferde vor eine Kutsche spannen. Ah, wollen Sie in meine Rikscha steigen? Stark wie ein Ochse ziehe ich Sie durch die ganze Stadt. Albert Einstein steigt ein. Doch wohl fühlt er sich dabei nicht. Ich habe mich sehr geschämt, an einer so abscheulichen Menschenbehandlung mitschuldig zu sein, konnte aber nichts ändern. Denn diese Bettler in Königsgestalt stürzen sich scharenweise auf jeden Fremden, bis er vor ihnen kapituliert hat. Sie verstehen zu flehen und zu betteln, dass einem das Herz wackelt. Während der geniale Forscher auf dem chinesischen Meer zwischen China und Japan schippert, gibt das Nobelpreiskomitee in Stockholm eine großartige Nachricht bekannt. Der Nobelpreis für Physik des Jahres 1921 geht an Albert Einstein für seine Verdienste um die theoretische Physik, besonders für seine Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Effekts. Einstein bekommt den Preis nicht für seine Relativitätstheorie, sondern für die Entdeckung, dass Licht Elektronen aus Metall herausschlägt. Als hätte er nicht gerade die wichtigste Ehre, die ein Forscher erhalten kann, bekommen, reist Einstein weiter nach Japan. Den Preis kann er selber also nicht entgegennehmen. Üblicherweise nimmt in so einem Fall der Botschafter des Heimatlandes den Preis an. Bei der schwedischen Akademie melden sich allerdings gleich zwei Vertreter. Von zwei Ländern. Ich nehme den Preis für Albert Einstein entgegen, denn Einstein kommt aus Deutschland. Einstein besitzt die Schweizer Staatsangehörigkeit. Also können Sie mir den Preis für ihn überreichen. Telegramme fliegen hin und her, bis die Schweiz nachgibt und Einstein, ohne dass er überhaupt zustimmen kann, als Deutscher den Preis bekommt. Einstein, der selbst in Kriegszeiten ein geeintes Europa gefordert hat, mag dieses Hickhack um seine Nationalität unverständlich gewesen sein. Ich finde es traurig, dass im heutigen praktischen Leben Trennungen nach Staatszugehörigkeit und kultureller Tradition eine so erhebliche Rolle spielen. Unterdessen erreicht er endlich sein Ziel, Japan. In Japan war es wundervoll. Feine Lebensformen, lebendiges Interesse für alles, intellektuelle Naivität bei gutem Verstand. Ein feines Volk in einem malerischen Land. Albert, wann hast du das letzte Mal dein Unterhemd gewechselt? Weiter geht es nach Palästina, dem späteren Israel. Erst 1923 kehrt Einstein nach Deutschland zurück. Hier bemerkt er, wie sich die Stimmung im Land verändert hat. Wissenschaftskollegen werfen ihm vor, dass er sich zu viel in die Politik einmischt. Sie nehmen ihm übel, dass er Erklärungen unterschreibt, um zu verhindern, dass jeder deutsche Mann als Soldat dienen muss. Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon. Er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum Verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando. Sinnlose Gewalttat und die leidige Vaterländerei. Wie glühend hasse ich sie. Wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg. Ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden Tun beteiligen. Ich denke immerhin so gut von der Menschheit, dass ich glaube, dieser Spuk wäre schon längst verschwunden, wenn der gesunde Sinn der Völker nicht von geschäftlichen und politischen Interessen durch Schule und Presse systematisch korrumpiert wäre. Ein Wissenschaftler ist ein Wissenschaftler und soll sich nur der Forschung widmen. Ja, genau. Von Politik hat er keine Ahnung. Ja, so ist es. Als würden diese Anfeindungen nicht reichen, wird Einstein, wie vielen anderen zu dieser Zeit in Deutschland, seine Religion vorgeworfen. Einstein stammt nicht aus einer evangelischen oder katholischen, sondern aus einer jüdischen Familie. Er war als Kind sehr gläubig, hat in der Synagoge zu Jahwe gebetet, bis die Religion von der Wissenschaft abgelöst wurde. Viele Deutsche fürchten, die Juden wollten ihrem Land schaden, steigern sich sogar in tiefen Hass hinein. Einstein spürt den Hass von allen Seiten. Kann ich in Deutschland noch leben? Soll ich das Land verlassen? Entspannung findet er in seinem Sommerhaus bei Kaput nahe Berlin. Er liebt es, mit seiner kleinen Jolle in See zu stechen und zu segeln. Hier in der Natur, ohne Telefon und Zeitung, findet er Ruhe. Wandert mit verbeulter Hose und wehenden Haaren durch den Wald, begleitet von dem Dackel seiner Nachbarn. Albert, vergiss nicht, einen Mantel anzuziehen. Doch die Idylle trügt. Um ihn herum tobt ein politischer Kampf um die Macht in Deutschland. Einstein erhält Drohbriefe. Freunde warnen ihn. Du darfst keinen Vortrag in der Öffentlichkeit halten. Halte dich von Berlin fern. Die Stimmung dort ist gefährlich. Die ganze Schwierigkeit kommt daher, dass die Zeitungen meinen Namen zu oft genannt und dadurch das Gesindel gegen mich mobil gemacht haben. Nun hilft nichts als Geduld und Verreisen. Eines bitte ich Sie. Nehmen Sie dies kleine Vorkommnis mit Humor, wie ich es auch tue. Antwortet er den warnenden Stimmen. Er reist nach England, Holland und Amerika. Albert, hast du auch ein frisches Hemd an? Überall wird der Physiker gefeiert. Die Hopi-Indianer in Nordamerika ehren ihn auf ihre Art. Sie setzen ihm einen großen Federschmuck auf den Kopf und geben ihm einen besonderen Namen. Hier, nehmen Sie Great Relative. Was so viel heißt wie der große Verwandte. Einstein genießt seine Reise. Doch in seiner Heimat braut sich Unheil zusammen. 1933. Adolf Hitler und die Nationalsozialisten haben die Macht in Deutschland übernommen. Das deutsche Volk jubelt ihnen zu, verbrennt unliebsame Bücher. Politische Gegner werden zusammengeschlagen und in Lager verschleppt. Im Hinblick auf Hitler wage ich es nicht, deutschen Boden zu betreten. Einstein hält sich im Ausland auf, verfolgt die ungute Entwicklung in Deutschland und fasst einen Entschluss. Solange mir eine Möglichkeit offen steht, werde ich mich nur in einem Land aufhalten, in dem politische Freiheit, Toleranz und Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz herrschen. Zur politischen Freiheit gehört die Freiheit der mündlichen und schriftlichen Äußerung politischer Überzeugung, zur Toleranz die Achtung vor jeglicher Überzeugung eines Individuums. Diese Bedingungen sind gegenwärtig in Deutschland nicht erfüllt. Er tritt sogar aus der Preußischen Akademie der Wissenschaften aus. Im Gegenzug möchte Deutschland ihn ausbürgern, ihm die deutsche Staatsangehörigkeit aberkennen. Aber ist er überhaupt Deutscher? Er hat die Staatsangehörigkeit doch schon in seiner Jugend abgegeben und die Schweizer erhalten. Die Sachbearbeiter fragen ihn selber und er antwortet: Ihre Frage wegen der Staatsangehörigkeit kann ich nicht beantworten, da ich mir hierüber noch keine Gedanken gemacht habe. Die Verfolgung Einsteins wird immer bedrohlicher. Die Nationalsozialisten beschlagnahmen Einsteins Wertpapiere und Konten, sogar sein geliebtes Segelboot in Kaput. Einstein beobachtet seine Entrechtung von Belgien aus, wo er mit seiner Frau Elsa Zuflucht gefunden hat. Doch das Ehepaar hat Zweifel, ob es in Belgien sicher ist. Albert, es ist zu gefährlich hier, so nah an Deutschland. Lass uns den Kontinent verlassen. Wie viele andere Flüchtlinge besteigen die Einsteins ein Schiff. Ziel der langen Reise: Amerika. In den Händen halten Elsa und Albert Einstein ein Besuchervisum, das für ein halbes Jahr gilt. Im nächsten Frühjahr wollen sie zurückkehren. Doch tatsächlich werden sie nie wieder europäischen Boden betreten. Am 17. Oktober 1933 erreicht der große Wissenschaftler zusammen mit seiner Ehefrau Amerika. Im Institute for Advanced Studies in Princeton, in der Nähe von New York, erhält er eine Professur, lehrt und forscht. Umsorgt von Elsa. Albert, hast du heute schon wieder nichts gegessen? Klapp die Bücher zusammen und komm zu Tisch, ja? Drei Jahre nach der Ankunft in Amerika stirbt Elsa. Sie selbst hat die Strapazen der Verfolgung und Flucht aus Deutschland nicht verkraftet und hinterlässt eine große Lücke im Leben von Albert Einstein. Der große Denker verliert mit ihr eine Frau, die Leben in sein Haus brachte, Freunde einlud und Einstein auf Empfänge begleitete. Eine Frau, die sich um ihn kümmerte, zu ihm hielt und ihn beschützte. Einstein lebt weiterhin in Amerika in Sicherheit. In einem Holzhaus mit seiner Stieftochter Margot, seiner Sekretärin, sowie einem Hund und einer Katze. Doch in manchen Teilen der Erde ist die Lage für die Menschen katastrophal. Ein neuer Krieg, der Zweite Weltkrieg, steht bevor. Juden werden in Deutschland verfolgt und ermordet. Einstein weiß, dass es ihm gut geht, beobachtet vom Ausland aus die politische Entwicklung in Deutschland mit Sorge, aber auch mit Wut. Immer mehr Menschen möchten Deutschland verlassen, möchten nach Amerika fliehen. Und Einstein hilft so gut er kann. Er teilt Bürgschaften, die die Einreise nach Amerika erlauben, organisiert Wohltätigkeitsveranstaltungen, schickt Geld nach Deutschland zu Freunden. Doch als der Zweite Weltkrieg ausbricht, tut der Pazifist, der friedliebende Mensch, etwas, was er später zutiefst bereut und als großen Fehler bezeichnen wird. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man lernt. Dass man ganz klar sagt, da habe ich was falsch gemacht und ich habe daraus gelernt und ich weiß jetzt beim nächsten Mal, dass ich eben auf andere Sachen achten muss. Nur wer nicht sucht, ist vor Irrtum sicher. 1939 bekommt Einstein Besuch von Kollegen aus Deutschland, die voller Sorge sind. Die Nazis in Deutschland bauen eine Atombombe. Damit könnten sie die ganze Welt beherrschen, sie unterwerfen oder gar zerstören. Einstein ist bestürzt, glaubt, er müsse etwas gegen diese Bedrohung tun. Er schreibt einen Brief an den amerikanischen Präsidenten Roosevelt, indem er ihn indirekt auffordert, den Deutschen zuvorzukommen und mit dem Bau einer eigenen amerikanischen Atombombe zu beginnen. Einstein ahnt nicht, dass Deutschland gar nicht in der Lage ist, so eine Bombe zu bauen. 6 Jahre später ist es soweit. Amerika besitzt eigene Atombomben. 1945 werfen amerikanische Piloten Atombomben über das japanische Feindesland ab. Auf die Städte Hiroshima und Nagasaki. Unzählige Menschen finden einen qualvollen Tod. Einsteins Sekretärin berichtet ihm von den Bombenabwürfen. Oh weh. Und das war's. Einstein ist betroffen. Geschockt. Wenn ich gewusst hätte, dass es den Deutschen nicht gelingen würde, die Atombombe zu konstruieren, hätte ich mich von allem ferngehalten. Wir Wissenschaftler, die wir diese ungeheure Kraft entfesselt haben, tragen eine außerordentlich große Verantwortung in diesem weltweiten Kampf um Leben und Tod. Einem Kampf, der darauf abzielt, das Atom zum Segen und nicht zum Ruin der Menschen zu nutzen. Mittlerweile hat Albert Einstein die amerikanische Staatsangehörigkeit angenommen. Albert Einstein nennen ihn die Menschen hier. Und noch immer forscht er, versucht er mit Kollegen physikalische Fragen zu beantworten. Manchmal steht er mitten in einer Diskussion auf. I will a little think. Ich will ein bisschen nachdenken. In solch nachdenklichen Momenten verändert er sich. Traumwandlerisch geht er auf und ab, wickelt sich eine Locke seines langen grauen Haares um den Zeigefinger. Ruhe und Konzentration strahlt er dabei aus. Und dann, ganz plötzlich, ist er wieder da, lächelt die Anwesenden an und formuliert eine Antwort. Also bei mir ist es so, dass ich regelmäßig nichts tue und einfach nur die weiße Wand anstarre. Und das ist ganz wichtig, denn eigentlich ist es ja nicht wirklich nichts tun, sondern dadurch, dass man sich nicht ablenkt mit irgendwelchen anderen Sachen, hat man dann endlich mal die Möglichkeit nachzudenken. Das macht man vielleicht auch gar nicht aktiv, dass man jetzt wirklich klare Gedanken fasst, aber es ist so ein bisschen wie, wenn man Knetmasse einfach so in die Hand nimmt und so ein bisschen rumknetet, ohne dass man ein besonderes Ziel hätte. Und irgendwann merkt man, oh, da entsteht trotzdem was draus. Entweder ein Ball oder eine Schlange oder der Eiffelturm aus Knetmasse. Ist mir auch schon passiert. Und genauso ist es mit Gedanken. Wenn man sich einfach mal vornimmt, nichts zu tun, bleibt es ja nicht dabei. Man macht ja trotzdem was. Und das dann eben meistens in Gedanken. Aber so diese Gedankenspiele, die man dann hat, die helfen einem dann auch, wenn man wieder zurückkommt ins richtige Leben mit den ganzen Ablenkungen und so, dass man die Probleme, die man vielleicht hatte vorher, auf ganz einfache, intuitive Art und Weise gelöst hat. Also so mache ich es zumindest. Auch politisch bleibt der Wissenschaftler weiter aktiv. Er fordert eine Weltregierung, in der die klugen Köpfe der Welt gemeinsam über das Schicksal der verschiedenen Völker auf der Erde bestimmen. Er will das Militär abschaffen. Ich appelliere an alle Männer und Frauen, an die Bedeutenden und an die Durchschnittsmenschen, dass sie sich weigern, in Zukunft irgendwelche Kriege oder Kriegsvorbereitungen zu unterstützen. Einstein träumt von einem Leben ohne viele Besitztümer, ohne großen Reichtum. Der Wert eines Menschen soll in dem gesehen werden, was er gibt. Und nicht in dem, was er zu nehmen imstande war oder ist. 73 Jahre alt ist der Nobelpreisträger, als der israelische Botschafter ihn in Princeton besucht mit einem besonderen Anliegen. Möchten Sie Staatspräsident von Israel werden? Einstein zögert keine Sekunde. Oh nein, ich habe noch nie eine Aufgabe übernommen, die meinen Fähigkeiten nicht entspricht. Seinen Fähigkeiten entspricht es eher zu schreiben. Einstein hat regelmäßig Briefkontakt mit anderen Wissenschaftlern, mit Staatsoberhäuptern und Schriftstellern. Er antwortet dem engagierten Arzt Albert Schweitzer, ebenso wie dem Physiker Max Planck oder auf Fragen von Kindern. Mach dir keine Sorgen wegen deiner Schwierigkeiten mit der Mathematik. Ich kann dir versichern, dass meine noch größer sind. Einstein wird älter und sein Körper lässt es ihn spüren. Der Königin Elisabeth von Belgien schreibt er in einem Brief: Mit der Geigerei ist nichts mehr bei mir. Mit den Jahren kam es, dass ich die selbst erzeugten Töne einfach nicht mehr aushalten kann. Hoffentlich ist es Ihnen nicht auch so ergangen. Trotz seines hohen Alters und verschiedener Krankheiten setzt er sich weiter für Frieden und Gewaltlosigkeit ein und unterzeichnet eine Erklärung, die alle Staaten auffordert, auf Atomwaffen zu verzichten. Einen Monat später, Am 18. April 1955 stirbt Albert Einstein. Eine Hauptschlagader war geplatzt. Noch kurz vor seinem Tod sagt er zu seiner Stieftochter Margot: Ich habe meine Sache hier getan. Seine Beerdigung verläuft so, wie er es sich gewünscht hatte. Still und leise. Keine große Feier, kein Pomp, keine Blumen, keine Musik und auch keine religiöse Zeremonie. Nur 12 Freunde sind anwesend. Seine Asche wird an einem unbekannten Ort in alle Winde zerstreut. Nichts soll von ihm übrig bleiben. Die Welt trauert um Einstein. Überall auf der Welt bekunden Freunde und Fremde, jung und alt, seinen Tod. Der dänische Physiker Niels Bohr schreibt: Durch Albert Einsteins Werk hat sich der Horizont der Menschheit unendlich erweitert. Und gleichzeitig hat unser Bild vom Universum eine Geschlossenheit und Harmonie erreicht, von der man bisher nur träumen konnte. Und der Philosoph Bertrand Russell schreibt: Einstein war nicht nur ein großer Naturwissenschaftler, er war auch ein großer Mensch. Er war ein Symbol für den Frieden in einer Welt, die auf den Krieg zusteuerte. Er blieb gesund in einer kranken Welt und er blieb liberal in einer Welt voller Fanatiker. Der ebenfalls das Weltgewissen der damaligen Zeit verkörpernde Cellist Pablo Casals kommt nach dem Tod des Musikliebhabers und Weggefährten zu dem Schluss: Nach Einsteins Tod ist es, als ob die Welt an Gewicht eingebüßt und einen Teil ihrer Substanz verloren hätte. Es ist Einsteins eigener Wunsch, dass nach seinem Tod nichts von ihm übrig bleibt. Doch der Arzt, der vor der Einäscherung eine Autopsie durchführt und den Leichnam untersucht, um die Todesursache festzustellen, entnimmt ohne irgendeine Genehmigung das Hirn des Forschers und legt es in Spiritus ein. Er hofft, in den unzähligen Hirnwindungen zu entdecken, warum Albert Einstein so genial war. Aber das ist eine andere Geschichte. Viele seiner Erkenntnisse haben die Welt der Physik ja in eine neue Richtung gebracht. Eine Richtung, die vorher gar nicht so möglich war. Und das ist schon total bedeutend. Einstein ist deshalb so wichtig, weil er durch seine Forschungen der Welt der Physik einfach neue Wege eröffnet hat. Was Einstein geschafft hat, war einerseits das Denken zu revolutionieren und mit Erkenntnissen aufzuwarten, die es vorher so noch nicht gab. Und dadurch hat er es den nachfolgenden Physikern ermöglicht, völlig neue Wege einzuschlagen. Und das ist immer gut, weil das bringt die Menschheit immer nach vorne, auch wenn es Rückschläge gegeben hat, wie zum Beispiel mit der Atombombe. Liebe Nachwelt, wenn ihr nicht gerechter, friedlicher und überhaupt vernünftiger sein werdet, als wir es sind bzw. gewesen sind, so soll euch der Teufel holen. Diesen frommen Wunsch mit aller Hochachtung geäußert habend, bin ich euer, Klammer auf, ehemaliger, Klammer zu, Albert Einstein, Klammer auf, 1936, Klammer zu, Punkt. Auf Wiederhören bei Audible.